in aller Welt zu finden. Es muss doch endlich mit der Zeit einmal verschwinden. Ach, aber ach, die Pein der Ewigkeit hat nur kein Ziel. Sie treibet fort und fort ihr Marterspiel. Ja, wie selbst Jesus spricht, aus ihr.